Nacht des Grauens. Ihrer Mörder tötet 3 Menschen aus purer Lust. Angst. Unglaublich. Sadist sollte Priester werden. Angst. Lustmörder sagt, ich habe Angst vor mir selbst. Großer Freude allein habe ich noch nie ein Verbrechen begangen. Es war immer ein gewisses Etwas, das hier zugekommen ist. We'll be right back. Ich hab schon so viele Weiber gefickt, die einen Freund hatten. Alles abgefuckte Fotzen.